Ja, guten Morgen, hier ist Erik Meier. Ich nehme euch heute mal mit an dem Champions League Samstag. Ja, man hört es vielleicht, ich habe meine Stimme die letzten Tage geschont, um heute R2D2 nachzusprechen, aber dazu komme ich später noch. Ja, ich werde euch heute mal mitnehmen zu so einem typischen Erik Meier Tag und euch dokumentieren, wie das so ist, wenn Dortmund oder Bayern München die Champions League gewinnt. Neben mir liegt Franz Beckenbauer. Guten Morgen, Franz. Naja, Franz hat noch mit den dritten Zehen zu kämpfen. So, nachdem ich mir die Zähne geputzt habe, mir einen Kaffee gemacht habe und das Gesicht mal ordentlich abgewischt habe, beginne ich eigentlich jeden Morgen gleich. Und zwar mit Recherche im Internet darüber, was in der Fußballwelt in den letzten verschlafenen 24 Stunden passiert ist. Und heute ist natürlich jede Menge passiert. Und ja, da gucke ich gewissenhaft dann so durchs Internet einfach mal durch und schaue mir so an, ja, zum Beispiel in welcher Aufstellung heute Bayern München antreten wird. Ja, und dann gucke ich mir natürlich auch an, da achte ich dann drauf, dass zum Beispiel alles richtig steht, dass die Spieler richtig stehen, und ja, man liest sich den einen oder anderen Bericht der Spielerfrauen durch und so sieht dann eigentlich jeder Morgen bei mir aus. So, mittlerweile bin ich am Flughafen angekommen. Es ist 10 Uhr am Morgen. Und ja, was habe ich heute Morgen noch alles gemacht? Ich habe ein paar Twitter-Fragen beantwortet von Erik Meier-Fans. Da war natürlich die große Frage, die mir häufig gestellt wurde: Herr Meier, wer gewinnt heute Abend das Champions League-Finale? Da kann ich natürlich immer wieder nur schreiben, weiß ich nicht, kommt drauf an, wer mehr Tore schießt. Und ich glaube, mit der Antwort, da macht mir auch so schnell keiner was vor. Ja, am Flughafen geht's jetzt dann gleich ab in den Flieger und nach London. Und was mich da genau erwartet, hat mir bislang noch keiner gesagt. Ich habe ja mehrere Medienaufträge zu erfüllen, unter anderem wie immer Meyers Taktik-Ecke oder wie ich da heiße bei Sky. Und außerdem werde ich für ESPN Amerika, also das ist das Land, in dem ESPN senden wird für mich, extra für mich übrigens. Sie wollten das Champions League Finale nicht übertragen. Sie wollten unbedingt mal Erik Meier übertragen und ich habe gesagt, okay, bin ich dabei, aber nicht ohne das Champions League Finale. Und dann ist mein Agent mit den Kollegen von ESPN in Verhandlung getreten. Und am Ende konnte man sich darauf einigen. Und gleichzeitig habe ich nebenbei noch das Gesundheitssystem in den USA revolutioniert. Aber das werdet ihr mitbekommen haben. Das Einzige, was mich hier am Flughafen jetzt noch so ein bisschen stutzig macht, ist, dass relativ wenig Flugzeuge hier zu stehen scheinen. Es sind viel mehr Busse, aber das kann ich mir ja fast nicht vorstellen, dass wir ja hier in einem Bus nach London gekarrt werden. Und ja, trotzdem bin ich ja mal gespannt, was es denn für ein Flieger sein wird und wie sich das dann für mich hier verhalten wird. So viel erstmal wieder zu Meyers Champions League Tag. Oder sehe ich, kommt noch eine Twitter-Frage gerade rein. Lieber Erik Meier schreibt Small Dick 14, was auch immer das bedeuten mag. Lieber Erik Meier, wird das Fehlen von Mario Götze Einfluss auf das Spiel haben? Ja, lieber Small Dick, da kann ich natürlich nur sagen, es kommt nicht drauf an, wer spielt, es kommt drauf an, wie man spielt. Und ich als großer Fußball-Sachkundiger weiß natürlich, dass ein Fehlen eines Spielers sich schon negativ auf das Spiel an sich auswirken kann. Allerdings ist Mario Götze in einer derartigen ja, Scheißform nach seinem Muskelfaserriss, dass ich ihn hätte auch nicht spielen lassen. Also das macht für mich wenig Sinn, den Jungen da reinzuwerfen ins kalte Wasser gegen seinen neuen Club. Und ich finde es gar nicht schlecht, dass er nicht spielt. Und von daher glaube ich auch, dass sich das nicht auf das Spiel auswirken wird. Und es ist zwar schade für den guten Mario Götze, aber ich gehe mal davon aus, dass er mit Bayern München noch das ein oder andere Champions League Spiel bestreiten wird. Und wer weiß das schon, vielleicht sehen wir ihn dann 2015 auf der Aschebahn, auf der blauen Aschebahn in Berlin mit dem Pott durch die Hauptstadt rennen. So viel dazu. Ja, Erik Meier hier. Mittlerweile sitze ich im Flugzeug oder... Naja, meine Befürchtungen wurden leider wahr. Offensichtlich hat Sky sich gedacht, naja, der Herr Meier, der ist ein Mann von... also eigentlich ist er ein kleiner Bürger, der Herr Meier. Das haben sie sich gedacht. Der Herr Meier ist ein kleiner Bürger. Den können wir auch mit dem Bus mal durch die Lande ziehen lassen. Ja, und da geht's auch schon los. Jetzt fahre ich hier mit der Reisegruppe. Und das ist interessant. Aachen Ost fahre ich jetzt. Die fahren nach Dover. Da werde ich dann übergeben in ein Taxi. Und dann geht's für mich mit dem Taxi nach London. Aber ja, mit der Reisegruppe Aachen Ost fahre ich jetzt hier nach... Ja, jetzt drängeln sie halt mal nicht so, Mensch, junger Mann. Fahre ich jetzt nach Dover. Durchschnittsalter ist dann doch, also da hat der ein oder andere das Wunder von Bern, glaube ich, schon als alter Mann miterlebt. Durchschnittsalter würde ich so schätzen auf 75. Es sind lustigerweise auch ein paar Frauen dabei. Und was ich natürlich jetzt hier in dem Bus machen werde, ich muss mir natürlich irgendwie Zeit vertreiben. Ich werde Twitter-Fragen beantworten, ist gar keine Frage. Aber ich werde natürlich auch mit den Leuten hier mal vor Ort reden. Ich werde mir, mein Gott, der gibt aber Gas. Ich werde mir natürlich den einen oder anderen schnappen und werde mir dann mal einen Fußballfachmann aussuchen. Es wird natürlich keinen geben wie Franz, das ist ganz klar. Aber vielleicht finde ich den einen oder anderen, mit dem ich mich hier über dieses Fußballspiel, das uns heute Abend erwarten wird, unterhalten kann. So eine Busreise hat ja auch was. Ich bin dann die nächsten 8-9 Stunden unterwegs, vermute ich mal. Ist ein sehr schneller Bus, muss man dazu sagen. Es ist ein unfassbar schneller Bus. Und wir werden auch eskortiert aktuell von 2 Rennradfahrern. Und ich gehe mal davon aus, dass wir dann pünktlich zum Champions League-Finale in London sind. So, die ersten 150 Kilometer haben wir zurückgelegt auf den Weg nach London. Auf dem Weg nach London, seht es mir ein wenig nach. Ich bin ja Holländer und kultiviert sprechen ist bei uns noch nicht so richtig angekommen. Jedenfalls nicht in die Mittelschicht der holländischen Bürger. So, wie versprochen habe ich mir natürlich hier im Bus ein paar Leute rausgesucht, mit denen ich, auch da wieder der Grammatikfehler, ein wenig über das Champions League-Finale reden möchte. Und erstmal so viel zu der Reise bis jetzt. Sie ist sehr unkomfortabel. Es ist ein Bus, der wahnsinnig schnell ist, aber gleichzeitig auch dann doch das ein oder andere Problem aufzuweisen scheint. Wahnsinnig viele technische Mängel. Mittlerweile haben wir auch hinten schon Teile des Busses verloren. Aber ich würde mal sagen, das waren die wir nicht so gern hatten. Wir haben die einfach nach hinten gesetzt und dann abgeflext, das Abteil. Na gut, mehrere Leute habe ich mir rausgesucht, mit denen ich jetzt so ein bisschen über das Spiel sprechen werde. Unter anderem habe ich einen Aussiedler, kann man fast schon sagen. Aussiedler, wo ich es nicht sagen, aber ich wohne ja schon in Aachen seit mittlerweile 1988. Ich bin damals von Brügger. Von Brügger sind wir sind wir rüber gemacht, damals noch mit dem kleinen Lütz. Kannst du dir ja auch nicht vorstellen, was wir haben Scheiße gefressen, aus der Pfütze gesoffen, aber jetzt sind wir hier. Auf jeden Fall wollte ich natürlich Sie mal fragen, Champions League Finale, deutsches Champions League Finale, Dortmund gegen Bayern München. Was glauben Sie, wer gewinnt und für wen schlägt denn Ihr Herz? Ich bin ja im Herzen da, ich habe noch Dynamo. Dynamo ist eine Mannschaft, da haben sie alles rausgekauft. Die ganzen Wessis sind so rübergekommen und haben die ganzen Spieler rausgekauft. Wir hatten alle, guck doch mal, die Nationalmannschaft drin jetzt. Guck doch mal rein, wer da spielt. Da sehe ich nicht einen Wessi. Das sind alles Ossis. Die haben sie uns alle weggekauft. Die scheiß Arschlöcher. Das alles, jeden jüdischen Spieler, der nicht bei drei auf dem Boden war, haben sie weggekauft, die dummen Schweine. Und jetzt gucken sie doof aus der Wäsche die Arschköpfe. So, das gibt's doch gar nicht. So, ich sage euch mal, wie es ist. Also im Herzen, um mich mal jetzt festzulegen, ich bin Bayern-Fan. Ich bin Bayern-Fan, seit ich denken kann. Und die hatten ja auch schon den ein oder anderen Ossi mit dabei. Jens Jeremis, sage ich zum Beispiel. Jens Jeremis war ein guter Spieler. Der hat mir gefallen, der hat die Typen in der DDR gut vertreten, finde ich. Und Andreas Görlitz war natürlich auch einer. Den mag ich richtig. Der Nils Petersen, der Kleine, jetzt ist er auf Bremen oder immer bei den Bayern. Und natürlich Carsten. Der Carsten Danker-Janker, das war der Danker-Janker, oh, das war einer, du, und natürlich hier unser alter Michael Ballack. Ich weiß noch, wie der auf dem Schützenstand mal vorbeikam bei uns, da hat er unsere neue Schützenhalle eingeweiht. Der Michael, das war ein Mann von völlig, das kann ich dir sagen, und von daher schlägt mein Herz für Bayern. Mein Tipp ist allerdings etwas anders. Ich vermute mal, dass Borussia Dortmund das Spiel gewinnt mit 2:1, weil ich der Meinung bin, dass die mittlerweile auch die Ausländer besser integriert haben. Wa? Also es ist ja nicht so, ich esse ja auch mal einen Döner, aber wenn ich da sehe, Sahin, Lewandowski und wie die ganzen Kanaken heißen da, du, da wirst du ja bescheuert im Kopf. Also das geht ja gar nicht mehr. Was ist denn das für eine deutsche Mannschaft da, so eine Scheiße da, verdammte Kacke. Deswegen aber, ich denke mal, die ganzen Kanaken, die machen da das Tor rein und dann steht 2:1 für Dortmund. Ja, ich würde fast sagen, so eine Fachanalyse hört man selten im Rundfunk, aber vielen Dank. Ja, ich würde fast mal sagen, mit diesen Eindrücken verschieben wir weitere Interviews nach hinten und verdauen erstmal. Vielen Dank. So, da bin ich wieder. Mittlerweile konnten wir uns des Querulanten entledigen. Wir sind jetzt auch schon über die Grenze drüber, sind in Belgien und setzen nachher über, ich glaube, das ist irgendeine belgische Stadt. Ich bin immer noch auf dem Weg nach London. Mein Name ist natürlich Erik Meyer. Ihr kennt uns, mich und alle anderen hier im Bus wahrscheinlich auch. Denn ja, ich bin ein bisschen von diesem System jetzt abgerückt, mit Leuten hier on-air zu sprechen, denn ja, die ein oder andere Äußerung beim ersten geführten Interview führte dazu, dass ich nächste Woche bei Brigitte, wie heißt die nochmal? Ich muss mal kurz nochmal nachfragen. Wie heißt die alte? Maybrit Illner. Bei Maybrit Illner. Bei Maybrit Illner zum Thema Rechtsradikalismus in deutschen Rentnerbussen eingeladen bin. Ja, sei es drum. Ich habe mich natürlich trotzdem ein wenig schlau gemacht und habe mit Reisenden hier gesprochen. Was ich sehr überraschend fand, dass ein Kollege, der das Spiel heute kommentieren wird, auch mit im Bus sitzt. Gut, es ist jetzt nicht der bekannteste, er kommentiert das Spiel für das Graue Panther Riot Radio. Und der meinte klipp und klar, dass er findet, dass viel zu viele junge Spieler bei Dortmund aktiv sind. Er findet es toll, dass mit Jupp Heynckes auch mal ein junger Trainer da im Champions-League-Finale steht. Keine Ahnung, wie ich das deuten soll. Und er tippt, dass Bayern München heute Abend mit 1:0 im Elfmeterschießen gewinnen wird. Das ist natürlich ein überraschendes Ergebnis, muss man fast schon sagen. Aber gut, lassen wir uns einfach mal überraschen. Ansonsten ist der Tenor hier im Bus relativ pro Bayern. Ja, viele sagen, Dortmund hat es nicht drauf. Da fehlen Perspektivspieler. Keine Ahnung, wie ich das, wie gesagt, deuten soll. Es sind ja auch sehr viele alte Menschen dabei. Als ich gesagt habe, dass ich bei Sky arbeite, dachten viele, das wäre ein Schokoriegel. Aber nee, es ist tatsächlich ein Fernsehsender. Von Pay-TV haben die ja alle noch nichts gehört. Also die meisten kennen die Bundesliga wirklich nur vom ersten deutschen Fernsehen. Und da gucken sie dann immer die Sportschau oder wie diese Sendung heißt. Und da wird natürlich auch ein absolut ein verklärtes Bild dargestellt. Das möchte man überhaupt nicht beschönigen, glaube ich. Da wird natürlich viel Propaganda gesendet und das finde ich nicht gut. Hab die Leute ja aufgeklärt und jedem noch so ein Sky-Abo aufgequatscht für 600 Euro im Monat. Allerdings ist auch noch eine kleine Heizdecke mit dabei. Also da habe ich das Mikrofon fast schon mal an mich gerissen, möchte ich da behaupten. Und ja, viele freuen sich, wenn ich dann endlich den Bus in Dover verlassen werde und die Kollegen hier alleine lasse. Ich kann es mir überhaupt nicht erklären, warum. Aber gut, ich werde mich dann wahrscheinlich aus London oder aus Dover wieder melden. Müssen wir dann mal abwarten, nicht wahr? Hello, please be careful. Also, ja, bin ich wieder... Jetzt, it's okay, I got it. Also ich habe jetzt hier leider Probleme, ich bin jetzt in Dover mittlerweile angekommen, habe jetzt hier irgendwie Probleme mit den Grenztruppen. Ich weiß noch nicht genau, was man mir vorwirft. Yes, I sit down. Everything is okay, all right. I'm a famous spokesperson of the television in Germany and for the United States. Uh-huh. Health system. Uh-huh. Alright, also es überschlagen sich ja gerade so ein bisschen die Ereignisse, weil man mir in Dover die Einreise verweigern wollte ins Königreich England. Und jetzt ist natürlich mein Verhandlungsgeschick hier mit den Grenztruppen gefragt, ist gar keine Frage. I sign my name here. Yes, my name is Meyer. Alright. Yes, I've got nothing to forsell. No. Ich bin ja, weil ich so multilingual bin, ich träume ja, wissen viele nicht, meine Träume träume ich mehrfach. Und zwar in den verschiedenen Sprachen, die ich alle spreche. Das ist einmal träume ich natürlich immer in Holländisch, ist ganz klar. Danach in Deutsch, dann in Englisch, Französisch, Spanisch. Dann träume ich ab und zu auch nochmal in Kongolesisch und Vietnamesisch. Und ja, mittlerweile muss ich ganz ehrlich sagen, deswegen komme ich auch auf so 12, 13, 14, 25 Tage Schlaf im Monat. So, jetzt würde ich, das Mikrofon out, alright. What's this transistor on my back? That's my Aufnahmegerät. Aufnahmegerät. You know, Aufnahmegerät? Ja. Also ich werde das jetzt hier versuchen irgendwie zu lösen. Ich hoffe natürlich, dass meine Reise hier nicht endet. Der Bus und jetzt sind sie weg. Ja, dann vielleicht oder auch nicht. So, also mein kleines Problem mit den Grenztruppen, möchte ich fast mal sagen, mit den königlichen Grenztruppen, habe ich mittlerweile gelöst. Ich bin mittlerweile auch schon in London angekommen und was viele ja nicht wissen, ich habe den Schlüssel. Ihr habt den Schlüssel fürs Wembley-Stadion und werde jetzt hier einfach mal mit euch zusammen ins Wembley-Stadion gehen. Also hier geht der Schlüssel auch ganz schön schwer rein. Und da muss man auch ein bisschen mal klopfen hier an der Wembley-Tür, damit man es aufkriegt. So, und jetzt bin ich eigentlich auch schon im Wembley-Stadion. Ja, es ist unbeschreiblich, diese Atmosphäre, wenn man hier reinkommt. Also, das ist ja wirklich Wahnsinn. Ich stehe jetzt hier mitten auf dem Platz. Und ich kann ja mal ganz kurz gucken, ob jemand da ist. Wer kennt den Bürgermeister von Wembley? Niemand, ist natürlich die richtige Antwort. Denn das ist ein sehr unbekannter Mann. Der möchte auch, glaube ich, gar nicht so sehr in der Öffentlichkeit stehen als Bürgermeister. Also selbst die ersten Trillerpfeifen sind mittlerweile hier schon im Stadion eingetroffen. Fans sind, glaube ich, noch keine da. Hoffe ich jedenfalls. Ja, viele Tore stehen hier, zwei, eins da und eins da. Könnt ihr euch jetzt selber aussuchen, wo genau. Und ansonsten, jetzt bin ich natürlich in Finalfieber. Das muss ich natürlich sagen, ich bin heiß. Ich möchte, dass es losgeht. Fast möchte ich sagen, dass ich selber mitspielen würde. Gerne, denn in mir drinne schlägt natürlich noch das Herz eines Fußballers. Ganz klar. Jetzt los hier. Das ist ja unglaublich. Also jetzt öffnet sich hier hinter mir ein Tor. Also kein Fußballtor, sondern so eine Art Einfahrtstor. Und das gibt es ja nicht. Der FC Bayern München Bus. Der FC Bayern München Bus wird jetzt hier gleich einfahren und ich werde das ganz kurz hier mal abchecken. Vielleicht kann ich mit dem ein oder anderen Spieler ein Wörtchen reden. Also das ist ja Wahnsinn, das ist ja ein Zufall, ist ein Timing von mir. Ja, Meyers My Way to Wembley nennt sich diese Folge übrigens für euch und damit geht's dann gleich weiter. So, wie versprochen, der FC Bayern München Bus ist da und ich habe natürlich versucht, eigentlich alle Bayern-Spieler vors Mikrofon zu bekommen. Ist mir natürlich nicht gelungen, wir stehen immer noch mitten im Wembley-Stadion und neben mir steht kein geringerer als Jerome Prinzessin Boateng. Ja, jetzt halt mal die Fresse, sonst hau ich dir eins aufs Maul, du scheiß Arschloch. Jerome, danke für diesen Beitrag. Jerome ist jetzt auch gegangen. Ich habe gedacht, diesen Prinzessinnenwitz, den könnte ich endlich mal bringen. Sei es drum. Franck Ribéry, mit dem habe ich auch kurz gesprochen, der wollte nicht auf Band aufgenommen werden, hat er extra drauf Wert gelegt, hat gesagt, wenn ich aufgenommen werden will, dann nur digital. Und daran ist es gescheitert. Ich habe leider kein digitales Aufnahmegerät dabei, sondern habe so einen Bandrekorder auf dem Rücken. Und ja, mit dem renne ich hier immer die ganze Zeit jetzt durch London, durchs Wembley-Stadion. Ja, wie gesagt, es tut mir leid, jetzt Jerome Boateng war der Einzige, der mit mir sprechen wollte. Sag mal, jetzt muss ich doch mal da hinten gucken. Hinterm Busch, was ist denn hier los? Einen Moment, das gucke ich mir mal genauer an. Warte, also Philipp! Das gibt's ja gar nicht. Philipp und Manu, warum habt ihr denn beide die Hosen aus? Jetzt aber... Philipp, jetzt rennt doch nicht weg. Es gibt Philipp und Philipp Lahm und Manuel Neuer hatten keine Hosen an hier hinterm Busch. Das ist ja Wahnsinn. Also das ist ja wirklich unglaublich. Vielleicht mussten sie nur mal. Kann natürlich sein. Ja, also wie geht's jetzt hier weiter? Ich werde jetzt demnächst mich mal mit meinem Medienkompetenzteam treffen von Sky und ESPN. Das sind meine zwei Anlaufstellen für heute. Und dann mit denen so eine Art Briefing machen. Das kennt ihr wahrscheinlich nicht, ihr dummen Zuhörer. Also das sind Briefing, man nennt es auch Show Prep, Show Preparation. Sprich, wir werden uns so ein bisschen auf die Sendung einstimmen und darüber sprechen, was hier noch zu tun ist heute. Und ach, das ist ja wunderschön. Da bringt man gerade Contentos Frisur mit einem Schwerlastkran rein. Ja, sehe ich auch gerade, dass die jetzt hier abgelassen wird. Wer ihn nicht kennt, weiß gar nicht, ob der einen Vornamen hat. Ich glaube, man sagt nur Contento. Von der Frisur her könnte man vielleicht sogar sagen, ist es ein Kevin Contento. Also, aber ich glaube, der heißt vorne rum anders. Ist auch egal. Also auf jeden Fall gibt es dann nachher die Show Prep. Und ja, dann ist es jetzt auch gar nicht mehr lange hin bis zum großen Spiel. Es sind nur noch wenige Stunden, Minuten, würde ich fast schon sagen. Warum hier die Stimmung noch so still ist, ist natürlich eine Art Schockstarre für beide Fangruppen, Dortmund und Bayern. Deswegen ist es hier so ruhig. Es ist eine Schockstarre, kurz bevor es losgeht. Eine reine Schockstarre. Und ich würde sagen, ich melde mich dann nach dem Showprep wieder. So, jetzt komme ich hier praktisch beim Showprep direkt rein und sitze mit meinen Kollegen hier am Tisch, kurz vor so einem Fußballspiel. Da setzen wir uns immer alle zusammen und sitzen hier. Ja, ich weiß, du möchtest natürlich nichts sagen. Was aber trotzdem als Tipp, weil wir nehmen das hier auf, das ist My Way to Wembley. Möchtest du da irgendwie mal einen Tipp? Weißt du überhaupt, wer heute spielt? Sag mal, du musst dich doch da nicht so... Also. Naja gut, dann gehe ich jetzt einfach mal ins andere Zimmer. Das war jetzt hier das Zimmer, also das war jetzt einfach mal, bis ich um die Ecke bin, nicht, dass er mich dann jetzt gleich noch mit einem Stein bewirft hinterrücks. Das war das Zimmer gerade. Was ist denn jetzt hier los? Aktualisierung. Okay, alles da. Jetzt bin ich nämlich in meinem Büro. Das war gerade das Zimmer von Jan Henkel. Und der hat sich da wieder die ein oder andere Gemeinheit einfallen lassen. Und jetzt bin ich hier praktisch in meinem Büro, hier sitze ich immer, hier bereite ich mich vor jedem Spiel im Wembley-Stadion. Und ja, dann gucke ich mir hier mal zum Beispiel das letzte, schaue ich mal hier rum, was gibt's hier, das letzte Neueste, gebe ich dann meistens hier einfach so ein und ziehe mir mal die aktuellen Spielberichte rein, die es zuletzt gab, zum Beispiel von, oh, ich kann fast schon sagen, ist der Ton komisch, das ist eine Wahnsinnsmusik. Ja, Katzenvideos schaue ich mir zum Beispiel an vor jedem Fußballspiel oder Leute, die unmotiviert gegen Zäune rennen. Ja, so sieht so eine Showvorbereitung von mir aus und ich nehme euch dann einfach mal mit ins nächste Zimmer. Hallo Marcel, alter Schwuppe. So, da ist der gute Marcel. Darf man nicht so laut sagen, der beleidigt einen ja sofort. Und jetzt kommen wir ins Konferenzzimmer. Und im Konferenzzimmer herrscht natürlich ganz klar Fernsehpflicht. Wenn ich hier mal herkomme, ist das Überraschende. Ja, ist das Überraschende. Hier läuft natürlich Sky Sport, ist ganz klar. Und es geht natürlich schon ums großartige Champions League Finale. Ja, da habe ich euch mal so mitgenommen, so ein bisschen. Was ich jetzt noch so mir vielleicht denken könnte, dass ich nachher mal bei Jessica Kastrop anrufe. Ich bin nämlich irgendwie, ich weiß auch nicht, ich fühle dieses Spiel nicht so richtig. Und wenn mir da jemand weiterhelfen könnte, dann wahrscheinlich Jessica Kastrop. Und da rufe ich einfach nachher. Rufe ich bei Jessica mal an und lass mir von der einen Tipp geben. Puh. Schönen guten Tag, mein Name ist Jessica. Was kann ich für Sie tun? Jessica, das wird gerade aufgezeichnet jetzt. Jessica, ich bin's, hallo. Du, ich fühle das Spiel heute nicht. Ich bin heiß drauf irgendwie, aber ich fühl's nicht. Wie geht's dir, Mäuschen? Jessie? Jessica? Das lasse ich mir natürlich nicht bieten, Jessica. Da rufe ich einfach nochmal an. Das gibt's ja überhaupt nicht. Das ist also eine unhöfliche Frau, diese Jessica. Jessica, man darf sie natürlich nicht verwechseln. Es gibt ja mehrere Jessicas im Fußball. Herzlich willkommen bei Jessica. Sie werden gleich mit einem freien Kundenbetreuer verbunden. Noch ein Hinweis. Mhm. Zur Sicherung der Servicequalität werden Gespräche vereinzelt mitgehört oder aufgezeichnet. Falls Sie dies nicht wünschen, weisen Sie bitte Ihren Kundenbetreuer so Verwirrung gleich gibt. Zu Gesprächen. Also es ist natürlich, wenn wir uns vorbereiten unter den Moderatoren, ist natürlich ein herzliches Klima, ist ganz klar. Aber manchmal, kurz vor so einem Spiel, ist es halt einfach auch ein bisschen... Einen schönen guten Abend, mein Name ist... Jessica. Was kann ich für Sie tun? Hi Jessica, Folgendes, ich fühle das Spiel heute nicht. Ich bin irgendwo aufgeregt, aber ich fühle es nicht so richtig. Und du als alter Profi, wollte ich dich einfach mal fragen, ob du einen Tipp für mich hast. Sie sind hier bei Jessica. Ja, absolut, natürlich. Ich weiß doch, mit wem ich spreche. Ich rufe doch hier nicht einfach aus Spaß an. Nee, aber ich habe das Problem heute mit dem Fußballspiel. Champions League Finale. Jetzt fange ich nochmal ganz vorne an. Ich fühle das Spiel nicht. Ich kann mich so richtig auf keine Seite stellen. Und wenn ich mir jetzt schon, ich sitze jetzt hier da mit meinem Zettel, überlege mir die ganze Zeit wegen den Taktiken. Und jetzt wollte ich von dir einen Tipp haben, wie ich damit umgehen soll, weil ich bin völlig von der Rolle. Das kann ich Ihnen nur raten, dem Team, dem Sie doch noch ein paar mehr Pluspunkte geben, dass Sie sich dann diesem mehr widmen. Gut, das... Von den Spielern, von denen Sie mehr überzeugt sind. Darf ich denn da überhaupt... Von denen Sie das erwarten. Darf ich denn da überhaupt so parteiisch sein? Ich meine nicht, dass das dann Ärger gibt, wenn ich mit den Leuten... Also, ja, ich bin ja... Das ist doch Ihr Privatvergnügen, muss ich mal dazu sagen. Ja gut, ich krieg da... Ja, Geld kann man nicht sagen, aber die ein oder andere Aufmerksamkeit gibt's ja dann schon, wenn man da zusammensitzt. Dann gibt's mal Gummibärchen oder so. Und da könnte man sich natürlich dann schnell auch verheddern irgendwie, wenn man sich dann auf die falsche Seite... Kann ich Ihnen leider nichts zu sagen, total kein Fußballfan bin. Oh, das fällt aber gar nicht auf. Dafür machst du es jetzt ganz gut gerade, finde ich. Das also es interessiert mich und meinen Mann zum Glück auch nicht, so dass wir da auch keine Probleme hinsichtlich der Programmgestaltung haben. Na gut, aber du hast mir auf jeden Fall weitergeholfen und wir sehen uns später. Bis dann, tschüss! Tschüssi! Ja, jetzt habe ich natürlich das Problem, nachdem ich jetzt mit Jessica telefoniert habe, hat die sich sofort beim Frauenbeauftragten von Sky beschwert und jetzt habe ich leider... ja, mein Sky-Engagement, wie wir Holländer sagen, verloren. Und sitze jetzt hier so ein bisschen verlassen rum. Das Schöne ist eigentlich, dass ich wenigstens noch bei ESPN ja gleich gebraucht werde. In der Halbzeit. Ich sitze jetzt hier noch im Sky-Büro, werde jetzt aber gleich abgeholt mit zum Pizzaroller. Und dann geht's erstmal irgendwo, weiß ich noch gar nicht wohin. Ich kann es ja mal mit einer kleinen Entschuldigung versuchen. Jessica, dass wir zwei nochmal miteinander reden, Mäuschen. Jessica, geh doch mal kurz von dem Jan runter. Ja, naja. Gut, dann rufe ich jetzt erstmal da bei ESPN an und kläre das mit denen ab, wie das nachher läuft. ESPN, good morning. Hello, Eric Meyer here. I'm calling for the halftime show today for the Champions League final. Caller's number 1888. My name is Eric Meyer. I must in the halftime show. I'm from Germany. I'm a famous soccer player. Mm-hmm. And today is the halftime show of the Champions League final. And I'm okay. The guest, you know, and I should call at 11:30. All right, hold on. Mr. Miller told me this. Miller. Frank right. Miller. Okay. Mill. Oh. Nobody ever told me this, but I'll direct to the right place, okay? Yes. Hold on. I hold it. I'm an easy gemüt. Mine was named Gretchen Wellman. What? Hello? Back in the day. I'm now right in the show. Hello. Yes, my name is Eric Meyer. I think. Is this only the recording? Yes? Okay. Hello, my name is Eric Meyer. I think. Nee. Wenn dann würden. Okay. Jetzt. Ja, jetzt. Warte nochmal. Take two. All right. Yes, in my opinion, Dortmund should play more on the außen and a little bit smarter. I think Gündogan. Hello? Quatsch mir hier mitten ins Gespräch, du. Yes, Pierre, Mr. Chen. Hello, Eric Meyer here. I'm calling from Germany. I should be in the halftime show today for the Champions League final. I'm a famous football player. I'm for the halftime show. I'm your guest. I should make an analyse. I'm sorry. How can I help you? Mm-hmm. Ich versuche es einfach mal auf Deutsch. Mein Name ist Meyer und ich mache immer die halftime show für das Champions League Finale. Und ich soll heute bei ESPN so ein kurzes Resümee ziehen. Dortmund, Bayern, München. You understand? No, I'm sorry, I don't. What can I help you with? Okay. Now I make it really easy. My name is Eric, and I'm calling from Germany. This is the city, this is the country, you know, with the Second World War. Wie was das? It was our fault. Sorry for this. And I should make an appearance tonight in the halftime show of the Champions League final, Bayern Munich versus Borussia Dortmund. I'm the guest. I make the analyse. Not the dialyse, the analyse. I'm for the analyse there. So your number is coming from California, not Germany. I'm Germany, 100%. Ich kann ja Deutsch sprechen. Hallo, ich kann ja zum Beispiel auch mal jemand Deutsches rufen. Heinz oder Detlef, kann ich alles. Also ich bin in Deutschland. I'm in Germany, right now. Your number's coming from Bakersfield, California, sir. From California. Oh, I'm not from California. I'm not, but they told some girls say I'm a California guy, aber I live in not in. California. I'm right here in... Das ist eine Frechheit. Das ist eine Frechheit. Kann man einfach nur sagen. Naja gut, Meyers... Es ist auch Wahnsinn hier. Echt, ist eine Frechheit. So, jetzt sitze ich hier im Hotelzimmer und bekomme wenigstens ein Bild von Sky. ESPN haben zu mir gesagt, ich soll mich nicht mehr blicken lassen. Ja, ich bin in Champions League Finalstimmung und es wird wahrscheinlich der größte Moment für viele Leute sein, die da im Stadion sind. Und man könnte auch fast schon sagen, dass ich heute Morgen als Stimme des Volkes, ähnlich wie ja Borussia Dortmund die Mannschaft des Volkes ist, aufgestanden bin und davon ausgegangen bin, heute meine Halbzeitanalyse und natürlich auch vor dem Spiel ein bisschen was sagen zu können. Ich habe Jerome Boateng heute Morgen getroffen, Manu und Philipp in einer komischen Situation erwischt. Es sind so viele Sachen passiert. Im Reisebus, eigentlich hätte ich da schon stutzig werden müssen, als ich statt im Flieger im Reisebus gelandet bin. Aber es war ja auch irgendwie schön und ich habe es als großes Adventure. Ach ja. Naja. Jetzt, wo hier die Stimmung am Überkochen ist im Wembley-Stadion, würde ich fast vorschlagen, ich melde mich, wenn es was gibt. So, jetzt habe ich es doch noch in die Sendung geschafft, kurz bevor das Spiel losging. Und Jürgen Klopp steht da mit seiner neuen Brille. Keine Ahnung, ich glaube, das ist die alte von Marcel Reif. Ja, in der Halbzeitpause werde ich mich natürlich wie immer mit meiner Taktikanalyse an euch wenden. Und dann erhoffe ich mir jetzt natürlich ein tolles Spiel. Ich habe es ins Stadion geschafft und mein endgültiger Tipp, an dem ich mich messen lasse, 1-2 gewinnt der FC Bayern. Das ist ja das Auswärtsteam. Pack mal's. Die Wahrheit liegt auf dem Platz. Man kann nicht alles haben im Leben. Wer A sagt, muss auch B sagen. Jetzt. Ja, Erik Meier hier. Das Spiel ist vorbei. Bayern München ist verdienter Champions League-Sieger. Leider habe ich in der Halbzeit nicht zu euch sprechen können, denn ich bin also eingeschlafen beim Spiel. Also als ich eingeschlafen bin, stand es noch 0-0. Dortmund war überlegen. Das ist jetzt sozusagen meine Taktikanalyse. Dortmund war wirklich überlegen und hätte das 1-0 erzielen müssen. Ich kann mich an einen hervorragenden Schuss von Kuba erinnern, der pariert wurde von Manu Neuer. Da muss ich natürlich nochmal darauf hinweisen, Manu und Philipp hinterm Busch, das war mein Champions League-Erlebnis schlechthin. Also daran kann ich mich noch erinnern. Dann bin ich leicht weggeschlummert. Und jetzt interessiert euch natürlich am meisten, wann ist er wieder erwacht? Wann war der Moment, als Erik Meier erwachte und merkte, Bayern München hat die Champions League gewonnen? Und jetzt muss ich ganz ehrlich sagen, das ist unfassbar. Ups, was war das? Als Uli Hoeneß den Champions League-Pott nach oben streckte, erwachte Erik Meier. Und das bedeutet für mich, ich habe ein neues Ziel im Leben. Ich möchte, dass Uli Hoeneß mich adoptiert. Ich möchte der Sohn von Uli Hoeneß werden. Denn das, liebe Freunde, kann kein Zufall gewesen sein, dass ich aufwache, wenn Uli Hoeneß uns, Uli, diesen Pott nach oben reckt. Es waren wunderschöne Momente für mich. Und ich versuche mich jetzt erstmal als Metzger, dass ich weiß, wie man eine ordentliche Wurst macht. Und dann werde ich mal mit dem Uli so ein bisschen anwendeln. Ich habe ja da Kontakte. Ja, das war es soweit von mir. Das war My Way to Wembley. Es war ein komischer Tag, kann man fast schon sagen. Aber am Ende hat dann, glaube ich, auch die Mannschaft gewonnen, die auf jeden Fall mal mehr Tore geschossen hat als die andere. Kann man fast schon so sagen. Für Jürgen Klopp an dieser Stelle kann ich natürlich nur sagen, Pech gehabt. Ja, tschüss.